weitergeben. Ja, vielen Dank. Also, ich würde es gerne ohne Mikro probieren. Können Sie mich alle gut hören? Oder ist Mikro besser? Das ist Elliot. Wir sind noch in der Bindungsphase, deswegen würde ich ihn ungern alleine lassen irgendwo. Aber ich versuche es mal. Na? Ich habe mir erst seit 10 Tagen. Er hat heute Morgen mein Monatsvorrat Ecstasy aufgegessen. So, deswegen ist er so aufgekratzt, glaube ich. So, Basti, nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich würde gerne über den Stand des NSU-Verfahrens berichten. Ich will hier kein Jura-Seminar machen und werde zusehen, dass ich das Wort Paragraph weitestgehend vermeide. Basti hat das schon gesagt, ich bin Nebenklagevertreter im NSU-Verfahren. Das Verfahren hat jetzt vor 4,5 Jahren angefangen. Wir sind jetzt bei 388 Hauptverhandlungstagen. Ich vertrete die Geschwister von Abdurrahim Özdoğru. Herr Özdoğru stammt aus der Nähe von Bursa in der Türkei. Er hat dort Maschinenbau studiert. Seine Abschlüsse dort wurden hier in Deutschland nicht anerkannt. Er hat dann hier in Deutschland in der Nachtschicht gearbeitet, in Nürnberg, in einer Maschinenfabrik und hat dreimal die Woche eine Schneiderei betrieben. Und er wurde in seiner Schneiderei ermordet. Man hat ihm zunächst aus 2 bis 3 Metern Entfernung zweimal in die Brust geschossen und dann einen aufgesetzten Schuss in die Schläfe. Er hat noch etwa 8 bis 9 Minuten gelebt. Am Ende, da ist sich der Pathologe nicht sicher gewesen, ist er verstorben, entweder an einer Lähmung der Atmung, ausgelöst durch eine Beschädigung des Stammhirns, oder er ist ertrunken an seinem eigenen Blut. Während er starb, haben die Täter Fotos von ihm gemacht, von dem sterbenden Mann, und haben diese Fotos verwendet in dem Bekennervideo, in dem sogenannten Deutschen Panther-Video. Die Geschwister, das sind alles ältere Menschen, die leben in dem Dorf, in dem Herr Özdoğru auch geboren war, und sind 5 Geschwister und vertrete die sie alle. Zudem vertrete ich die einzige Tochter von Ismail Yaşar. Ismail Yaşar stammt aus der Osttürkei, war Kurde, kommt aus einer großen Familie, sehr herzliche Menschen. Er ist nach Deutschland gekommen, ist dann in Nürnberg gelandet, hat dort in einem Imbiss gearbeitet, das ihm auch gehörte. Er wurde dort mit 2 Schüssen hingerichtet. Der Tod trat nach etwa 5 Minuten ein. Man hat ihm 2-mal in den Kopf geschossen und er ist durch die Verletzung des Stammhirns am Ende erstickt, weil das eine Lähmung der Atemorgane ausgelöst hat. Ich erzähle seine einzige Tochter, die nicht weit von hier mit ihrer Familie lebt. Wenn Sie mich fragen, wo stehen wir jetzt nach 4,5 Jahren Verfahren, dann muss ich das mit einer paradoxen Situation beschreiben. Wir sind auf der einen Seite sehr weit gekommen. Ja, sehr weit gekommen sind wir, wenn es darum geht, so die Tatfrage, Schuldfrage der Angeklagten festzustellen. Angeklagt sind Beate Zschäpe, Ralf Wolleben, André Emminger, Carsten Schulze und Holger Gerlach. Die Anklage reicht von täterschaftlichem Mord über Beihilfe zum Mord, über 27-fachen Mordversuch, 2 Bombenanschlägen, die Gründung, die Mitgliedschaft und die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Und wenn wir sagen, Sinn und Zweck des Strafverfahrens ist die Herstellung eines Urteils, dann sind wir sehr weit gekommen. Am Ende wird es Urteile geben, die werden mal ein bisschen härter, ein bisschen weniger hart ausfallen. Und wenn die Definition eines erfolgreichen Strafverfahrens die ist, dass es am Ende Urteile gibt, dann kann man sich wohlig zufrieden zurücklehnen. Und das ist so die Haltung der Bundesanwaltschaft. Wenn man aber sagt, dass so ein Strafverfahren eine gesellschaftliche, eine soziale Funktion erfüllt, und diese Funktion, die Wiederherstellung des Rechtsfriedens ist, und dieser Rechtsfrieden nur dadurch hergestellt werden kann, indem der Staat und all seine Behörden, so wie es das Bundesverfassungsgericht sagt, alles tut, was in seiner Macht steht, alles, was rechtlich zulässig ist, um das Geschehene aufzuarbeiten und aufzuklären, das materielle Tatgeschehen. Und dass das Urteil in so einem Szenario eben nur ein Mittel zum Zweck ist, dann muss man sagen, hat dieses Verfahren seine Ziele nicht erfüllt. Wie soll denn ein Rechtsfrieden entstehen, wenn allen Beteiligten klar ist, dass wesentliche Fragen des Verfahrens nicht beantwortet worden ist? Wesentliche Fragen des Tatkomplexes. Und Tatkomplex ist eben nicht nur die Frage, wer hat abgedrückt, wer hat die Waffe beschafft, wer hat die Wohnung angemietet. Tatgeschehen, so sagt das Bundesverfassungsgericht, ist das, beinhaltet auch die Vorgeschichte, beinhaltet Seitenaspekte, beinhaltet Forschung zur Tatmotivation. All das ist nicht irgendwie Beiwerk, sondern sind zentrale Fragen des NSU-Komplexes. Lassen Sie mich über die drei Bereiche sprechen, die nach meiner Ansicht in diesem Verfahren bis zum heutigen Tage nicht beantwortet worden ist und die nach meiner jetzigen Einschätzung in diesem Verfahren auch nicht mehr beantwortet werden. Die erste Frage ist, wie groß ist der NSU-Komplex wirklich? Die Bundesanwaltschaft hat sich ja sehr, sehr früh festgelegt. Die haben gesagt, es ist eine isolierte Zelle aus drei Personen. Mundlos, Böhner, Tschepe. Nach dem deutschen Strafrecht brauchen wir für die Bildung einer terroristischen Organisation drei Leute. Zwei haben Suizid begangen, bleibt eine übrig. Somit ist auch der NSU als Terrororganisation nicht mehr existent. Gegen diese drei Täter-These und gegen die These einer isolierten Zelle hat es schon sehr, sehr frühzeitig Aspekte gegeben, die dagegen sprechen. Auch die Bundestagsuntersuchungsausschüsse haben festgestellt, dass das nicht plausibel ist. Die Bundesanwaltschaft sagt stur drei Leute. Versuchen wir die Bestechung. Drei Leute. Jetzt ist es so, wenn es eine isolierte Zelle aus drei Leuten war, isoliert für mich, heißt für mich, alle alten Bindungen sind gekappt, es gibt keine Kontakte mehr. Gut, jetzt haben wir noch vier Mitangeklagte. Das sagt ja auch die Bundesanwaltschaft. Das heißt, wir haben eine isolierte Zelle aus drei plus vier gehabt, also sind schon sieben Leute. Jetzt haben wir im Verfahren 24 Personen gehabt, 24, die zugegeben haben, in der einen oder anderen Form den Untergetauchten geholfen zu haben. Und das waren nicht Kleinigkeiten. Der eine hat eine Wohnung besorgt, der andere Geld, der dritte eine Waffe, Ausweispapiere. 24 Personen. Das heißt, zu den dreien kommen die vier, die schon auf der Anklagebank sitzen, plus 24 Personen, von denen wir wissen, dass sie unterstützend tätig waren. habe schon 28 Unterstützer. Und vielleicht ist mein Deutsch nicht so gut, aber da frage ich mich schon, wie isoliert ist man eigentlich, wenn man zu 28 Personen nicht nur Kontakt hatte, sondern von diesen auch Unterstützungshandlungen empfing. Was ist denn daran isoliert? 28. Und das sind nur die, von denen wir wissen. Aber es ist nicht nur die bloße Zahl, die dagegen spricht, dass diese Drei-Täter-Theorie, isolierte Zelle, plausibel ist. Es gibt noch andere Hinweise. Ich habe mir die meisten Tatorte angeschaut. Und die meisten Tatorte, das sind so Orte, über die man nicht so stolpert. Man stolpert nicht über die. Ich bin in Siegen geboren. Wir haben in Bonn studiert. Die Kolbstraße in Köln kannte ich gar nicht. Woher wissen diese Leute in Zwickau oder Jena, dass es diese Kolbstraße gibt? In Köln gab es ja zwei Bombenanschläge. Der Anschlag in der Propsteigasse. Die Propsteigasse ist wirklich eine Gasse. Es ist eine enge Straße, passen keine zwei Autos aneinander vorbei. Und das ist auch nicht im touristischen Zentrum von Köln, sondern hinterm Breslauer Platz, 2 Kilometer, 3 Kilometer vom Hauptbahnhof. Keine Gegend, die man kennen muss. Und dort hat eine iranischstämmige Familie ein Lebensmittelgeschäft gehabt. Nochmal die Frage, wie kommt man auf dieses Geschäft? Am Schaufenster stand Gezwenke Schmitz. Da stand nicht Familie Malajeri, Gezwenke Schmitz. So hieß der Voreigentümer. Und dort wurden auch keine iranischen Lebensmittel verkauft, sondern das, was man so für den Alltagsgebrauch braucht, belegte Brote, so ein bisschen was Kioskmäßiges, Getränke, Zeitschriften. Getränke Schmitz. Wie kommt man auf Getränke Schmitz? Woher weiß man, dass da eine iranischstämmige Familie lebt und arbeitet? Vater und Tochter Malajeri haben den Mann beschrieben, der die Bombe entgegengebracht hat und dagelassen hat. Das passte weder auf Mundlos noch auf Böhnert. Jetzt kann man sagen, naja, Zeugen irren sich halt. Das ist wahr, Zeugen irren sich ziemlich häufig. Nur, wenn ein Geschehen auch im Sonstigen, Plausibilitätsprobleme hat, dann muss man diesen Zeugenaussagen mehr Gehör schenken. Mehmet Turgut wurde in einer Dönerbude in Rostock umgebracht. Rostock-Totenwinkel, eine Vorstadt von Rostock, Plattenbaugegend. Und in der Straße stand am Ende einer Sackgasse. Mehmet Turgut war Angestellter. Wir haben den Eigentümer, auch türkischstämmig, als Zeugen gehört. Und ich habe ihn gefragt, haben Sie einen Internetauftritt? Und da hat er gelacht, der Mann, und sagte, wir haben ja neulich mal einen Telefonanschluss. Also ganz, ganz banal, wie kommt man auf diesen Ort? Theoretisch denkbar ist, dass die den ganzen Tag durch die Gegend gefahren sind, Mundlos und Böhnert und nach Orten gesucht haben. Denkbar ist das. Nur, die hatten keine Pkw. Die haben Autos gemietet. Und von den Anmietungen, von denen wir wissen, können wir die meisten Kilometerzahlen zuordnen. Ja? Da haben wir am 17.10. bis zum 20.10.2002 einen Wagen gemietet. Und wir wissen, dass sie da und da waren. Da guckt man mal auf das, was der Autovermieter aufgeschrieben hatte. Und rechnet nach. Und wenn man die Kilometer zusammenzählt, das passt halbwegs. Also da stellt sich die Frage, mit welchem Pkw sind die durch Deutschland gefahren? Meine These? Gar nicht. Die sind nicht ganz durch Deutschland gefahren und haben sich Tatorte angeschaut. Ich gehe davon aus und ich muss davon ausgehen, nach dem, was wir an Hinweisen haben, dass es an den meisten Tatorten lokale Helfershelfer gab, Tippgeber. Wir haben in der Zwickauer Flügenstraße, dem letzten Unterschlupf des Trios, verschiedene Datenträger gefunden. Memory Sticks, Festplatten. Und da waren verschiedene Excel-Dateien mit insgesamt etwa 10.000 Datensätzen. Man geht davon aus, dass das die künftigen Anschlagsziele waren. Manche waren doppelt genannt, netto 5.400 Namen. Sowohl Privatpersonen als auch Institutionen. Bei den Institutionen, Parteibüros der Linken, der SPD, der Grünen, bei den Privatpersonen, Leute, die man so aus dem Fernsehen kennt, Michelle Friedmann, die Kanzlerin, Promis. Aber wenn man die weiter anschaut, diese Liste, finden sich Namen, die man nicht kennen muss, die ich jedenfalls nicht kannte. So ein Arzt aus dem Allgäu, Anwalt aus Frankfurt. Weil es Excel-Dateien waren, habe ich einfach mal meine Heimatstadt Siegen eingegeben und da kamen bam, bam, bam, bam verschiedene Namen. Unter anderem ein Staatsanwalt aus Siegen. Ich selber bin am Landgericht Siegen bei der Staatsanwaltschaft ausgebildet worden. Ich kannte diesen Mann nicht. Also muss man sich die Frage stellen, woher kennen die den? Warum trachten sie diesem Staatsanwalt nach dem Leben? Das ist eine ganz naheliegende und banale Frage, oder? Diese Liste findet sich nicht in den Akten. Wenn man sie sich anschauen will als Anwalt, muss man zum Bundeskriminalamt. Da sind verschiedene Sachen asserviert, so auch diese Liste. Und man darf sich keine Aufdrucke machen und keine Notizen. So, und diese Liste habe ich mir dort angeschaut, mehrere Stunden lang. Und dann habe ich die Polizeibeamten, die BKA-Beamten, die dann vor der Tür warteten, gefragt, wurden denn die Leute auf dieser Liste mal informiert? Und er sagte, ja, die Promis. Und ich glaube, die Institution. Okay. Dann habe ich mal gefragt, wurden denn die Nicht-Promis mal vernommen? Er sagte, das wüsste er nicht. Dann habe ich den Vertreter der Bundesanwaltschaft gefragt, wurden die Leute mal vernommen? Hat er ausweichend geantwortet, in den Akten findet sich nichts. Und so wie es aussieht, wurden die nicht vernommen. Aber das ist doch irre. Ich meine, so eine Liste gibt uns doch die Chance, in das Denken derjenigen einzutauchen, die diese Liste erstellt haben. Und dieser Staatsanwalt, so ein Kollege von den Kollegen, von den Leuten von der Bundesanwaltschaft, den muss man doch fragen, sag mal, hast du in den letzten Jahren mal einen Nazi angeklagt? Das ist doch eine naheliegende Frage. Eine Frage, die nicht erfolgte. Ich habe den Staatsanwalt gegoogelt. Im Internet findet sich nur eine einzige Meldung über irgendein Larifari-Verfahren vor Jahren. Nochmal, wie kommt dieser Mann auf diese Liste? Wir haben dann vom polizeilichen Staatsschutz beim Bundeskriminalamt den Beamten da gehabt, der diese Liste ausgewertet hat. Und er sagte, ja, das ist eine Excel-Datei. Okay, stimmt. Und da stehen so linke Organisationen drauf. Ja, stimmt auch. Synagogen. Ja, stimmt auch. Und eine islamistische Moschee in Kiel und eine islamistische Moschee in Köln und eine islamistische Moschee in München. Und irgendwann haben sie gefragt, sagen sie, wieso ist denn diese Moschee islamistisch? Und er sagt, ja, oder islamisch, ist doch dasselbe. Und dann muss ich sagen, wenn ein Beamter des polizeilichen Staatsschutzes, also die Profis, wenn es um politische Straftaten geht, nicht den Unterschied kennt zwischen islamisch und islamistisch, da muss man sich die Frage stellen, wieso setzt man denn diesen Mann an so eine Liste? Nein, das ist doch wichtig. Und wenn er diesen Unterschied nicht kennt, das ist doch skandalös. Und die einfachsten Analyseansätze wurden nicht getätigt. Das sind doch Excel-Dateien. Wieso geht man nicht hin und ordnet alle Namen, die da genannt sind, nach Postleitzahlen? Und guck mal, ob so eine Großstadt wie Dortmund weniger Einträge hat als so eine Kleinstadt in Bayern. Ich habe mir die Liste angeschaut und so in diese Richtung ging es. Ich konnte keine Excel-Datei machen, aber die Sache ist doch die, wenn bestimmte Orte gehäuft vorkommen, obwohl es da nicht mehr, sondern weniger migrantische Bevölkerung zum Beispiel gibt, dann muss man doch die Frage stellen, warum ist dieser Ort so prominent auf dieser Liste vertreten? Und auch das wurde nicht getan. Stattdessen geht die Bundesanwaltschaft hin und sagt, wir haben jeden Stein umgedreht. Hier sind allein schon 5.400 Steine, die ihr nicht umgedreht habt. Die Frage, warum man mit aller Kraft und mit aller Macht den NSU isolieren will, eindämmen will, führt zur nächsten großen Frage. Ich hatte ja gesagt, es sind drei Punkte, wo Unklarheit herrscht. Das erste ist die Größe und die Struktur des NSU. Der zweite Punkt ist, welche Rolle haben eigentlich Verfassungsschutzbehörden gespielt in dem ganzen Kontext? Und da hilft es vielleicht mal nochmal Schritt zuzutreten und sich dann mal die Situation anzuschauen. Der NSU ist entstanden aus dem Thüringer Heimatschutz. Der war so in den 90er Jahren einer der militantesten und am straffesten geführten Neonazi-Organisationen in Deutschland. In der Spitze hatte der Thüringer Heimatschutz so etwa 160, 162 Mitglieder, von denen waren 44 V-Leute. 25% V-Leute. So, jetzt muss man sich mal die Frage stellen, wer wird denn so V-Mann? V-Mann wird nicht der ständig betrunkene Skinhead. V-Mann wird der, von dem man erwartet, dass er was auf dem Kasten hat und was auf die Beine stellen kann. V-Leute sind die Vorsitzenden, die stellvertretenden Vorsitzenden, die Organisatoren von Demos, die Hersteller von Spookies, die Leute, die Webseiten betrieben, die Macher. Das waren die V-Leute. Das heißt, wenn man sich hinstellt und sagt, bei 160 Mitgliedern war ein Viertel V-Mann, das beantwortet nicht die richtige Dimension. Die Frage ist, wie viele der Führungskräfte waren V-Leute? Und da waren es nicht 25%, sondern eher 75% oder 80% oder 90%. Um beim Thüringer Heimatschutz zu bleiben. Tino Brandt, der Vorsitzende, V-Mann, hat über Jahre hinweg an den Verfassungsschutz berichtet. Und er hat ja auch viel zu berichten gehabt. Er hat ja viel gemacht. Warum hat er denn so viel gemacht? Weil er viel machen konnte. Er hat ja Zeit. Er wurde ja staatlich alimentiert. Er bekam Geld. Und nicht zu wenig. 208.000 Mark. 104.000 Euro. Netto. Fahrten wurden bezahlt. Automietanmietung. Handys, Laptops. Und er war ja nicht der Einzige. Der Verfassungsschutz gibt vor, eine Szene zu überwachen, die es ohne seine Hilfe so gar nicht gäbe. So, und innerhalb des Thüringer Heimatschutzes hatten wir den Tino Brandt und wir hatten drei Leute, die besonders militant waren. In einer militanten Organisation besonders militant. Mundlos, Böhnert und Schäpe. Die tauchen ab. Und obwohl die Szene durchsetzt ist von V-Leuten, will keiner wissen oder gewusst haben, wo die stecken oder was sie so machen. Und wir hätten der Frage nachgehen können, intensiv nachgehen können, indem wir Akten beiziehen, indem wir hingehen und die V-Leute und die V-Mann-Führer als Zeugen laden. Und wir haben ja ein breites, also die meisten sind die Namen bekannt. Ja? Viele Anknüpfungspunkte. Und bei jedem unserer Beweisanträge stand die Bundesanwaltschaft auf und sagte, das hat mit der Schuld- oder Rechtsfolgenfrage der hier Angeklagten nichts zu tun. Und das ist, wie gesagt, einfach juristischer Quatsch und politisch Irrsinn. Und meine These ist, man wollte es gar nicht so genau wissen. Man hätte ja noch was rausgehen können unter Umständen. Wenn man sagt, der NSU isoliert aus drei Leuten, dann spielt natürlich links und rechts keine Rolle. Aber wenn man anfängt, sich Gedanken zu machen über die Frage lokale Helfershelfer, Tippgeber, bei einer Szene, die von V-Leuten durchsetzt ist, man hätte ja unter Umständen plötzlich irgendein V-Mann auf den Füßen stehen können. Und plötzlich wäre der Staat gar nicht so weit weg gewesen. Und deswegen ist es so wichtig, das zu isolieren auf wenige Leute, um damit den Staat möglichst weit wegzuhalten von dem ganzen Geschehen. Das ist die Logik dahinter. Wie Wir haben eine Trauerfeier gehabt für die Opferangehörigen im Februar 2012. Die Bundeskanzlerin dieses Landes hat den Menschen dort, den Überlebenden des NSU, in die Hand versprochen, dass dieser Staat alles tun wird und dass alle Behörden mit Hochdruck an der Aufklärung arbeiten werden. Und das war eine sehr beeindruckende Rede. Nur leider hat diese Rede relativ wenig zu tun gehabt mit dem, was wir in München erlebt haben. Lassen Sie mich mal ein Beispiel dafür geben. Wir haben den Mord an Halit Yozgat. Halit Yozgat, 22 Jahre alt, ist in seinem Internetcafé in Kassel ermordet worden. Einer der bedrückendsten Fotos aus den Akten ist, neben der Leiche lag ein Buch, so ein Algebra-Mathematikbuch. Der Junge hatte da gelernt, weil er auf dem Abendgymnasium sein Abi nachholen wollte, als ihm dann in den Kopf geschossen wurde. Jedenfalls, wir hatten 4 Zeugen. 3 haben bei der Polizei ausgesagt, haben gesagt, wir haben nichts gesehen, aber wir haben was gehört. Es waren 2 Räume, ein kleiner Vorraum und dann der Hauptraum, wo in diesen kleinen Boxen die Computer stehen. Ein Zeuge ist abgehauen. Der wurde später festgestellt von der Mordkommission in Kassel, die im Großen und Ganzen gute Arbeit geleistet hat in Kassel. Das muss ich deswegen erwähnen, weil das eher die Ausnahme als die Regel ist. Ich komme gleich noch dazu. Jedenfalls der sich abgesetzt hatte, das war Andreas Tembe. Nicht nur ein Beamter, sondern Beamter beim Verfassungsschutz in Hessen. Ein Beamter. Zuständigkeit, Islamismus und Rechtsradikalismus. Ein Beamter setzt sich ab und erzählt da so eine Bullshit-Story, warum er sich abgesetzt hat. Wir wissen aus den Telefon- und Handydaten von Herrn Temme, dass der, bevor er zum Internetcafé fuhr, 11 Minuten 48 Sekunden mit Benjamin G., einem der führenden Neonazis in Nordhessen, telefonierte. So, wir haben Andreas Temme natürlich danach gefragt, nach diesem Telefonat. Und er hat das gemacht, was Geheimdienstler in solchen Situationen halt machen. Nur das zugeben, was nicht zu bestreiten ist. Ja, wir haben telefoniert, na gut, das hat mir schwarz auf weiß. Aber ansonsten sagen, ja, ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß, dass wir telefoniert haben, aber wo wir gesprochen haben, weiß ich wirklich nicht. Und Andreas Temme war 4-mal bei uns im Gerichtssaal als Zeuge und er hat von der ersten bis zur letzten Sekunde gelogen. Dieser Mann ist einfach ein Lügner. Dann haben wir aber Benjamin G., den Neonazi, mit dem er telefoniert hat, als Zeugen geladen. Und er hat die gleiche Strategie eingeschlagen. Ja, wir haben telefoniert, worüber wir gesprochen haben, weiß ich nicht. Okay, soweit so deprimierend. Nun ist es so, dass der Benjamin G. mit einem Anwalt auftauchte, im Zeugenbeistand. Nach unserer Strafprozessordnung darf jeder Zeuge sich einen Anwalt nehmen. Klar, 99% der Zeugen verzichten darauf, warum auch. Aber er hat einen Anwalt dabei gehabt. Sein gutes Recht. Am Ende der Befragung fragte dann eine meiner Kolleginnen aus der Nebenklage, sagen Sie, Herr Zeuge, Sie sind heute mit einem Anwalt gekommen. Ja. Sie wohnen noch in Kassel? Ja. Ihr Anwalt, laut Akten, kommt aus Wiesbaden. Ja. Wieso haben Sie sich einen Anwalt aus Wiesbaden genommen? Das ist doch ziemlich weit weg aus Kassel, von Kassel. Das ist meine Sache. Ja, das ist Ihre Sache, aber Sie sind hier Zeuge, Sie müssen aussagen. Und dann gab es langes Hin und Her. Und ich gebe Ihnen jetzt die Kurzversion. In Wirklichkeit hat das 20, 30 Minuten gedauert. Bis wir gesagt haben, der Mann ist Zeuge, wenn wir seine Glaubwürdigkeit prüfen wollen, dann müssen wir auch solche Angaben machen, Fragen stellen. Und dann konnte er diese Fragen stellen und dann musste er antworten. Er sagte, der wurde mir empfohlen. Von wem denn? Wieder langes Hin und Her, wollte er nicht sagen, aber er musste es sagen, von der Behörde. Ja, von welcher Behörde denn? Ja, vom Verfassungsschutz Hessen. Und wer bezahlt den? Ja, der Verfassungsschutz. Und dann haben wir als Nebenkläger beantragt, dass wir diesen Zeugenbeistand entpflichten und einen neuen Anwalt für den Zeugen bestellen, weil offensichtlich vertritt dieser Anwalt nicht die Interessen seines Mandanten, sondern dieses Staates. Und in dem Moment meldet sich die Bundesanwaltschaft zu Wort und sagt, nein, das ist so, wie es ist, in bester Ordnung. Der hat eine Vollmacht vorgelegt, der Anwalt, und alles andere ist egal. Und das Gericht folgt ihm. Und da muss ich mal eine Sache sagen. Was die Bundeskanzlerin verspricht oder nicht verspricht. Das kann dem Gericht total egal sein. Die Richter sind unabhängig. Die nehmen keine Weisung aus Berlin entgegen. Das ist auch gut so. Aber die Bundesanwaltschaft, sie ist nicht unabhängig. Sie ist eine stinknormale, nachgeordnete Behörde. Die berichten an das Bundesjustizministerium und das wiederum unterliegt der richtigen Kompetenz der Bundeskanzlerin. Und wenn die Bundeskanzlerin volle Aufklärung verspricht und die Bundesanwaltschaft im Gerichtssaal so tut, also es ist total normal, dass Neonazi-Zeugen mit Anwälten kommen, die vom Geheimdienst bezahlt werden, dann haben wir ein politisches Problem. Kein rechtliches, sondern ein politisches. Was ist denn das Versprechen der Bundeskanzlerin eigentlich wert, wenn die Bundesanwaltschaft statt an der Aufklärung mitzuwirken, eher an deren Verhinderung, an dessen Verhinderung mitwirkt? Das ist doch ein Witz. Die Bundeskanzlerin gibt ein Versprechen ab. Land auf Land ab werden Akten zerstört. Nicht eine, nicht acht, nicht 20, über 300 bis zum heutigen Tage. Über 300, von denen wir es wissen. Und dabei wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Lassen wir ein Beispiel geben. Am 4.11.2011 kommt es zur Selbstenttarnung des NSU. Wenn die Polizei von diesem Tag spricht, dann sagt sie immer, die Enttarnung des NSU. Nein, die NSU wurde nicht enttarnt. Die haben sich selbst enttarnt. Wenn es nach der Polizei ginge, wären die Opfer und ihren Angehörigen noch immer verdächtigt. So, am 4.11. geht der Bankraub in Eisenach schief. Mundlosen Döner zum Tod. Dann dauert es so ein paar Stunden und da gibt es die ersten ballistischen Untersuchungen. Und dann stellt man fest, hoppla, die Cesca, die wir da gefunden haben, mit der wurden ja schon 9 Leute umgebracht. Und da findet sich auch noch die Waffen von der Polizei, Beamtin Kiesewetter und von ihrem Kollegen, die man den abgenommen hatte. Also ist Alarm plötzlich, Terror. 3 Tage später, am 7.11., schreibt die Bundesanwaltschaft an alle Polizeidienststellen in Deutschland und alle Verfassungsschutzbehörden in Deutschland, dass alle Akten betreffend Mundlos, Böhnert und Zschäpe sofort sicherzustellen und umgehend nach Karlsruhe zu bringen sind. Das ist am 7.11., 3 Tage später. Am 11.11.2011, beim Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln, gibt ein Referatsleiter, der sich Lothar Lingen nennt, das ist sein Tarnname. Der richtige Name steht in der Broschüre Wir klagen an von der Antifa. Der gibt seiner Sekretärin die Anweisung und sagt, die Akten zur Operation Rennsteig sind zu vernichten. Operation Rennsteig war eine groß angelegte Überwachungsaktion Ende der 90er Jahre zur Überwachung des Thüringer Heimatschutzes, da wo Mundlos, Böhnert und Zschäpe sehr rührig unterwegs waren. Beteiligt waren der militärische Abschirmdienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz, das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz und der Thüringer. 4 Geheimdienste haben zusammen diese Aktion gestartet. Nochmal, Thüringer Heimatschutz, da wo die 3 unterwegs waren, bis zum Abtauchen. Also, dieser Beamte sagt seiner Sekretärin, jetzt stell dir mal die Akten. Und dann sagt sie, warum? Und dann sagt er, Persönlichkeitsrechte. Ha, die Sekretärin sagt, nee, mache ich nicht. Es gab doch dieses Rundschreiben von der Bundesanwaltschaft. Und dann sagt er, ich weise das an. Und dann sagt sie, will ich schriftlich haben. Eine stille Heldin in den Akten, die Sekretärin, die Nein sagte. Und dann gab er halt die schriftliche Anweisung und dann hat sie es geschreddert. So, ich bekam irgendwann Wind davor und habe bei der Staatsanwaltschaft in Köln Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt mit dem Verdacht der Strafvereitelung im Amt. Ich weiß, das ist jetzt nicht die richtige Erziehung. Also ich habe Strafanzeige gestellt. Man hat sich so 7, 8, 9 Monate gar nichts getan. Die Staatsanwaltschaft Köln hat ermittelt. Und dann kam ein Bescheid, ein Einstellungsbescheid. Und man schaut sich solche Bescheide an und denkt sich, ist irgendwo eine Kamera? Wird hier gerade auf den Arm genommen oder was ist das? Da steht drin in diesem Schreiben, ja, das Bundesamt für Verfassungsschutz war total kooperationswillig. Sogar der Präsident hat sich mit dem Unterzeichner zu einem Kaffee getroffen. Wow. Jedenfalls, das Ganze wurde ermittelt und eine Vertuschungsabsicht konnte nicht festgestellt werden. Beleg dafür ist, der Herr Lingen hat ein Aktenvernichtungsprotokoll angefertigt. In deutschen Behörden ist es so, wenn eine Akte vernichtet wird, dann muss aufgeschrieben werden, das ist die und die Akte, die würde aus den und den Gründen vernichtet und ich bin dafür verantwortlich, Unterschrift. Und so ein Protokoll hat er tatsächlich angefertigt, der Herr Ling. Und dann sagt die Staatsanwaltschaft, naja, wenn einer vertuschen wollte, der würde doch nicht so ein Protokoll schreiben. Erstens mal muss der ein Protokoll schreiben, weil die Sekretärin war ja Mitwisserin. Und zweitens, das Protokoll war datiert auf den 7. Februar 2011. Er vernichtet eine Akte am 11.11., schreibt aber als Datum den 7.2. Datiert das 9 Monate vor. Warum wohl? Ja, weil er den Zusammenhang zwischen der Anweisung der Sicherstellung der Akten und seiner Vernichtung vertuschen wollte. Und dann geht die Staatsanwaltschaft Köln hin und entblödet sich nicht, so ein gefegtes Protokoll als Beleg für die Redlichkeit des Beamten zu nehmen. Ich übertreibe es nicht. Und da muss ich sagen, das ist doch verrückt. Was hat das denn noch mit Aufklärung zu tun? Das ist doch ein betreutes Verarschtwerden. Zwei Jahre später taucht der Lothar Lingen beim Thüringer Untersuchungsausschuss auf und sagt, ach so, ja, also das hatte natürlich nichts mit Persönlichkeitsrechten und Fristablauf zu tun, denn wir wollten unsere Quellen schützen. Wieso sagt er es dort? Ja, weil die Verjährung eingetreten war. Und dann muss man sagen, alle staatlichen Behörden arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung des Geschehenen. Das kann auch keine Rede sein. So, Basti, du musst jetzt deines Amtes walten. Mach das. Hund, ne? So. Aber meine Freundin hat den ganzen Tag gehabt. Du musst auch mal Verantwortung übernehmen. Wir haben, was die Verfassungsschutzbehörden angeht, in diesem Komplex heute mehr offene Fragen, als wir es vor 4 oder 5 Jahren hatten. Und wir haben es mit Verfassungsschutzbehörden zu tun gehabt, die mit aller Kraft an der Sabotage der Aufklärung interessiert waren. Und ich mache mich kaputt, wenn so Politiker kommen aus den Untersuchungsausschüssen und sagen, ja, die Akten aus der Operation Rennsteig, die 8 Aktenordner, die sind weg, aber die konnten rekonstruiert werden. Da frage ich immer, wer sagt denn, dass sie rekonstruiert wurden? Ja, der zuständige Beamte beim Verfassungsschutz. Also ein Beamter der Behörde, wo die Akten vernichtet wurden, sagt, die Akten sind rekonstruiert worden und alles ist paletti. Und das glaubt ihr so? Man muss die Frage anders auslassen. Man muss sich die Frage stellen, was ist wichtig genug? Was ist brisant genug, dass man in einer Situation wie am 11.11.2011, wo das ganze Land, wo die Politik, wo die Medien, auch international auf diese Sache schauen, dass man dorthin geht und trotz der öffentlichen Aufmerksamkeit hingeht und Akten zerstört. Was ist wichtig genug, dass man das riskiert? Und da ist es eben nicht wichtig genug, dass man Quellen schützen wollte. Es stellt sich ganz konkret die Frage, ob V-Leute im unmittelbaren Umfeld des Kern-CEOs platziert waren. Ich persönlich habe keinerlei Belege dafür, dass nicht einer der 3 V-Mann war, zumindest zeitweise. Mundlos war bei der Bundeswehr, 1994. Dann wird er von der Polizei festgehalten, weil er Neonazi-Material im Auto dabei hatte und verteilte. Dann gab es ein Strafverfahren gegen ihn. Mundlos bei der Bundeswehr. Strafverfahren. Sein Standortkommandeur schreibt an die Personalabteilung des Bundesverteidigungsministeriums und sagt, so ein Mann ist eine Schande für die Truppe, ist ein Neonazi und schlägt vor, dass man ihn bestraft und dann aus der Truppe entfernt. Was passiert stattdessen? Der wird 2-mal befördert und verlässt die Bundeswehr in Ehren. Aber dazwischen gab es noch was. Dazwischen war er noch beim MAD, der militärische Abschiebedienst. Hat sich mit ihm getroffen. Das ist belegt. Und der MAD sagt, ja, da ging es nicht um eine Anwerbung. Wir wollten, das war ein rein informatives Gespräch. Wollten wir hören, wie er so tickt. Wie Mundlos tickte, da hätte man einfach nur mal den Nachbarn von Mundlos fragen müssen. Oder die Antifa. Das war Neonazi, das war allgemein bekannt, Hardliner. Als er aus der Bundeswehr wegging, soll angeblich keinerlei Kontakt mehr bestanden haben. Kann man glauben? Muss man nicht glauben. Ich persönlich habe so meine Zweifel. So, das ist der zweite große Block. Erster Block, wie groß war der NSU wirklich? Zweiter Block, die Rolle von Verfassungsschutzbehörden. Dritter Punkt, Rassismus, speziell institutioneller Rassismus. Und das ist zum Teil in diesem Verfahren absurd gewesen. Wie mit aller Macht versucht wurde, nicht über Rassismus sprechen zu müssen. Gar staatlichen Rassismus. Wenn einer von der Nebenklage über Rassismus sprach, konnte man buchstäblich sehen, wie auf der Seite der Bundesanwaltschaft bei den Verteidigern sowieso schon sich die Augen verdrehten. Die Tatsache ist doch aber, diese Menschen wurden aus rassistischen Gründen ermordet oder aus rassistischen Gründen hat man die Fälle nicht aufgeklärt. Das erstere war das Werk von Neonazis, das zweite das Werk von Beamten. Und über dieses Thema will niemand reden. Und es geht sogar noch ein Schritt weiter. Bei diesem Thema wird gelogen und wurde gelogen vor diesem Gerichtssaal, in diesem Gerichtssaal, dass sich die Balken bogen. Wir hatten so über den Daumen gepeilt so etwa 140 Polizeibeamtinnen und Beamte als Zeugen. Die haben damals die Ermittlung geführt. Etwa 140. Von denen hat sich ein einziger umgedreht und hat gesagt, zu der Witwe von Habib Kılıç, die da saß, und der Witwe von Herrn Kubaschik, es tut mir leid, was wir damals gemacht haben. Alle anderen stolzierten da breitbeinig rein und taten so, als sei das alles in bester Ordnung gewesen, was sie damals so gemacht haben. Wir haben beim NSU-Komplex die Möglichkeit, die Arbeit von verschiedenen Polizeidienststellen in verschiedenen Bundesländern sich anzuschauen und zu vergleichen. Ja, die Morde waren ja in Nürnberg, in München, in Kassel, in Dortmund, Rostock und in Hamburg. Ja, wir konnten die Morde vergleichen. Und was man feststellte, war, dass die Polizeidienststellen wie so Fische in einem Schwarm ruckartig sich in eine bestimmte Richtung bewegten, ohne dass sie untereinander kommunizieren mussten. Alle Opfer und auch die Angehörigen wurden kriminalisiert. Alle. Das ist das eine. Das zweite, Hinweise auf Mundlos Böhnert wurden ignoriert. Fangen wir mit dem Letzteren an. Die Polizei sagt bis heute, na, es gab ja keine Hinweise. Die sagten sogar zum Teil vom Gerichtssaal. Das ist eine Unverschämtheit, das ist eine Lüge. Selbst wenn es so gewesen wäre, es gab keine Hinweise. Beim Münchner Oktoberfestattentat gab es da einen Bekennerschein. Beim Anschlag auf das Flüchtlingsheim in Lübeck, in Solingen. Also irgendwie sollte sich bei der Polizei auch umgesprochen haben, dass es nicht immer Bekennerschreiben gibt. Aber ist egal. Wir hatten doch Hinweise. Bei der Ermordung von Enver Şimşek, dem ersten uns bekannten Opfer der Ceska-Mordserie, gab es drei Zeugen, die von zwei verdächtigen Fahrradfahrern berichteten. Einmal Vater und Sohn, die fuhren die Straße entlang, da wo Herr Şimşek seinen Lieferwagen hingestellt hatte und einen Blumenstand hatte. Also Vater und Sohn, der Sohn war damals so 16, 17, sagten, naja, da waren so zwei junge Männer in Radlerklamotten. Und dann der nächste Zeuge sagte, beim Vorbeifahren habe ich zwei junge Männer gesehen in Radlerklamotten. Die standen beim Lieferwagen. Einer war halb im Lieferwagen. Sein rechter Arm ragte in das Dunkel des Lieferwagens rein und machte ruckartige Bewegungen. Und es gab blecherne Geräusche. Ich meine, genauer kann man eigentlich eine Schussabgabe nicht beschreiben. 3 Zeugen. Bei der Ermordung von Ismail Jascha, dem Vater meiner Mandantin, 6 Zeugen und Zeugen. 6. Bei der Ermordung von Habib Kilic, 2. Bei der Ermordung von Herrn Kubaschik, 4. In Dortmund. Da sagte sogar eine Zeugin, die beiden sahen aus wie Neonazis. Habib Kilic wurde in München ermordet. Als 2. Mordopfer. Nach Emre Şimşek. Wir hatten den Leiter der Mordkommission da, Herrn Wilfing. Der sagte, ja mei, hat ja keine Hinweise. Okay, die alte Leier. Dann sagte ich, okay, da waren noch 2 Zeugen, die unabhängig voneinander 2 Fahrradfahrer beschrieben haben. So 2 Typen, die am Bürgersteig entlang gingen beim Geschäft mit Fahrrädern. Achso, ja, die gab es. Die Zeugen haben unabhängig voneinander gesagt, die waren irgendwie unheimlich oder seltsam. Ah, ja, ja. Ja, wir haben ja nach denen gesucht. Gefahndet. Gefahndet, sagte er es. Jetzt müssen Sie wissen, ich gebe Ihnen jetzt die Schnellversion. Jede meiner Fragen an Herrn Wilfing wurde als Gotteslästerung empfunden von der Bundesanwaltschaft und beanstandet. Die damaligen Ermittlungen, was haben Sie denn mit der Schuldfrage von Frau Tschepe zu tun? War dann mal der Einwand. Ich habe darauf bestanden, ich habe diese Recht zu fragen. Da sagte ich, okay, also Sie haben also gefahndet. Okay, wie sah denn die Fahndung so aus? Und dann hat sie so gewunden. Und dann sagte er, ja, wir haben in der Zeitung einen Aufruf gemacht, dass sich ja Zeugen melden mögen. Okay. Und, haben Sie sich gemeldet? Nein. Was haben Sie dann gemacht? Nichts. Ist das das, was man bei der bayerischen Polizei unter Fahndung versteht? Dass man 2 Fahrradfahrer, die verdächtig sind, gemeldet wurden, dass man die als Zeugen aufruft, sich zu melden, und wenn sie sich nicht melden, dass man einfach nicht weitermacht? Man könnte ja auf die Idee kommen zu sagen, naja, wenn jetzt der Typen nicht als Zeugen melden, dass sie vielleicht doch nicht Zeugen sind, vielleicht auch was anderes. Dann sagen sie, sie sind doch nach Nürnberg gefahren, ne? So nach ein paar Stunden stellt sich raus, mit der Czeska, mit der Herr Kilic umgebracht wurde, es wurde auch Emre Şimşek in Nürnberg ermordet. Ja, dann sind sie also nach Nürnberg gefahren, ja. Was haben sie da so besprochen mit dem Leiter der Mordkommission dort? Dann haben wir den Fall gesprochen. Haben sie mal über die Zeugen gesprochen? Ja, welche Zeugen? Also jetzt mal zum Mitschreiben, Herr Wilfing. Wir haben 2 Zeugen in München, die unabhängig voneinander von 2 Fahrradfahrern sprechen. Dann haben wir 3 Zeugen in Nürnberg, die 2 Typen in Fahrradklamotten beschreiben. Beides besprechen von jungen Männern. Und das sind die einzigen Hinweise, die sie hatten. Da müssen sie doch drüber gesprochen haben, oder nicht? Das weiß ich nicht mehr. Da sage ich, fuck you. Und diese Fragen wurden beanstandet. Der Leiter der Mordkommission, der bei Ismail Jascha zwischen war, sitzt auf dem Zeugenstuhl. Ich habe gesagt, sagen Sie, die Leiche, wie lange lag die denn da von Herrn Jascha in dem Imbiss? Das weiß ich nicht mehr. Okay? Da waren noch Drogenspürhunde da, als die Leiche noch da lag. Ja, wer hat denn die Hunde gerufen und warum? Wieder Beanstandung. Das hat doch mit der Schuldfrage nichts zu tun. Die Wahrheit ist, die Leiche war noch nicht abtransportiert. Da waren die Leichenspürhunde schon da. Da wurde 400 Meter entfernt ein Spielplatz der Sandkasten umgegraben, um nach Drogenverstecken zu gucken. Ismail Jascha hat in seinem Leben noch nicht mal ein falsches Parkticket, geschweige denn Drogengeschäfte. Und da stellt man sich doch mal die Frage, würden die Drogenspürhunde auch angerückt kommen, wenn da ein Herr Müller liege? In seinem Bratwurststand zum Holzmischel. Und diese Fragen wurden unterbunden. Sie haben mit der Schuld- und Rechtsfolgenfrage nichts zu tun. Das ist juristischer Blödsinn. Das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar gesagt, dass diese Fragen zum Prozess gehören. Das ist auch deswegen juristischer Blödsinn, weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte immer wieder geurteilt hat in den letzten Jahren, dass in Fällen, wo ein politisches Motiv im Spiel sein könnte oder Rassismus eine Rolle spielt, die Anforderung für die Amtsaufklärung ein Vielfaches höher ist als bei normalen Morden. Warum? Nicht nur, um eine besonders schutzwürdige Gruppe zu schützen, sondern weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte genau weiß, dass ein Staat, der Rassismus akzeptiert, der rassistische Ermittlungen in Kauf nimmt, die Axt legt an sein moralisches und am Ende sein demokratisches Fundament. Die Bundesanwaltschaft hat nicht ein einziges Mal den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auch noch zitiert. Die Wahrheit ist, viele der Morde hätten verhindert werden können, wenn schon nach der Ermordung von Enver Şimşek die Polizei einfach ihr Handwerkszeug angewendet hätte. Wenn damals schon nach 2 Fahrradfahrern gesucht worden wäre, dann wäre doch im Denken von Mundlos Bönert, Cepe, die Gefahrensituation für sie selber, der Verfolgungsdruck ja erkennbar gewesen. So war das doch wie Weihnachten. Die gehen hin und knallen Kanaken ab. Und dann fahren sie wieder nach Hause und dann lesen der Zeitung, ja, der Kanak war übrigens verdächtigt im Drogenhandel. Daran haben die gar nicht gedacht. Das muss doch für die Weihnachten gewesen sein und Ostern und Geburtstag, alles am gleichen Tag. Erst knallen wir einen ab, dann wird er kriminalisiert, dann wird die Familie kriminalisiert. Und damit am Ende des Tages die gesamte türkischstämmige Bevölkerung insgesamt. Ein Polizeipressesprecher sagte damals, ja, also die Ermittlungen bei diesem Mord gestalten sich ganz, ganz schwierig. Wir stoßen bei den Türken in Deutschland auf eine Mauer des Schweigens. Die Integration bei den Leuten hat halt nicht geklappt. Sagt ein Polizeisprecher und so, manche Journalisten tippen das einfach ungefähr ab. Und deswegen sind diese Fragen ja nicht nur wichtig für meine Mandanten, sondern auch für uns alle. Und all das, was wir aus den Akten sehen können, die Sprache in den Akten, der Neger hier, der Zigeuner, die ja schon in ihrer DNA das Lügen verankert haben, alles ganz normal. Und dann haben wir in den Akten eine operative Fallanalyse. Und zwar in den Akten deswegen, weil ich sie ins Gericht, in den Verfahren eingeführt habe. Die OV war uns gar nicht bekannt, die hat mir ein Journalist zugespielt. Eine operative Fallanalyse wird immer dann erstellt, wenn es um Serienstraftaten geht. Ziel ist es, ein Täterprofil zu erstellen. Und da kommen keine Verkehrspolizisten zusammen, sondern 20, 30 Beamtinnen und Beamte mit langjähriger Erfahrung aus der Mordkommission. Zum Teil sind da Diplompsychologen aus dem Polizeidienst dabei. Also schon so die Truppe, die Bescheid weiß. Und so einer haben wir aus dem Januar 2007 erstellt vom LKA in Baden-Württemberg im Auftrag des LKA Bayern. Und das sind so 200 noch was Seiten und da wird so pseudowissenschaftlich geschwurbelt. Alle Opfer hatten ein fragwürdiges Finanzgebaren. Aha. Fußnote. Finanzermittlungsbericht vom Blabla. Und dann denken wir, Moment mal, das Finanzermittlungsbericht kenne ich, das ist doch in den Akten, da steht drin. Nee, keine Auffälligkeiten. Und da geht eine operative Analyse von anderen Polizeibeamten hin, nimmt diesen Bericht und behauptet einfach im Text genau das Gegenteil. Wie so ein schlechter Erstsemesterstudent, der hofft, dass man nicht die Fußnote nachschaut oder dass man sie kennt. Und dann liest man es weiter. In so einer Pseudowissenschaftensprache. Gemeinsamkeiten unter den Opfern sind nicht feststellbar. Wir haben 9 tote Migranten, von denen 8 türkisch- oder kurdischstämmig sind. Einer, Herr Bulgaridis, griechischstämmig, der aber als Türke durchgehen konnte, weil der Laden, den er übernommen hatte, vorher am Türken gehörte. Also der migrantische Hintergrund, ich meine, drängt sich auf. Und dass alles Kleingewerbetreibende sind. Michael Kiesewetter war da noch kein Thema, weil sie nicht mit der Ceska ermordet wurde. Es ging um die Ceska-Morde. Also keine Gemeinsamkeiten unter den Opfern. Und dann steht da drin, da in unserem Kulturkreis, das ist jetzt ein wörtliches Zitat, da in unserem Kulturkreis die Tötung eines Menschen mit einem hohen Tabu belegt ist, ist daher davon abzuleiten, dass die Täter hinsichtlich ihrer Werte und Normenordnung von weit außerhalb stammen. Punkt. Also nochmal kurz übersetzt, in unserer duften deutschen Kultur ist es echt kacke, jemanden umzubringen. Das machen wir einfach nicht. Wir Deutschen, wir wir töten nicht. Das ist ja so ein Tabu, das machen wir nicht. Also müssen die Täter Ausländer sein. Steht drin. Ausländer ist ja ein weiter Begriff. Können ja auch ein Isländer gewesen sein oder Norweger, oder Kanadier, Australier. Aber keine Sorge, das geht ja weiter. Der Bericht geht ja weiter. Da steht drin, alle Opfer wurden in einer besonders brutalen Art und Weise umgebracht. Stimmt. Dies deutet darauf hin, dass es im Hintergrund, dass es einen im Hintergrund agierenden Häuptling gibt. Häuptling. Dessen Ehre verletzt worden ist. Und wo es nicht nur um Geschäfte geht. Dessen Ehre verletzt worden ist. Und der durch die brutale Ermordung ein Exempel statuieren wollte. Jetzt wissen wir, wo der Hase hinläuft. Wir haben einen Mord und wir haben eine Ehre. Aber auch für die, die noch begriffsstutzig sind und nicht wissen, wo der Hase hinläuft, steht es dann da. Solche Ehrbegriffe existieren nur in Süd- und Südosteuropa. Punkt. Damit haben wir es auch geografisch eingegrenzt. Das müssen Türken sein. Und diese operative Fallanalyse, die ja nicht nur grotesk falsch ist, sondern auch rassistisch ist, denn wenn das nicht rassistisch ist, dann gibt es keinen Rassismus. Diese operative Fallanalyse ging im Landeskriminal Baden-Württemberg hoch und runter. Dann ging es ans Innenministerium Baden-Württemberg hoch und runter. Von dort ans Innenministerium Bayern und an alle anderen Innenministerien, wo die Morde stattgefunden hatten. Von dort an die jeweiligen LKAs. Das ging durch die Hände von Dutzenden und Hunderten von Beamtinnen und Beamten. Und kein einziger stand auf und sagte, sag mal einmal, das ist doch einfach lächerlich. So ein Papier ist doch lächerlich. Unrassistisch. Kein einziger fand das seltsam. Und die Bundesanwaltschaft regte sich darüber auf, dass ich dieses Papier eingeführt hatte. Was soll das bringen? Und das ist das eigentlich Bedrückende. Dass wir dieses Verfahren nicht als Chance gesehen haben. Als Chance, in den Abgrund zu blicken. Auch auf die Gefallen, dass er zurückblickt. Und dass wir dann hingehen und sagen, wir haben Probleme, wir haben Defizite. Wir arbeiten daran. Ich meine, es gibt doch keinen Rechtsstaat ohne Makel. Wo gibt es denn die perfekte Demokratie und wo gibt es den perfekten Rechtsstaat? Den gibt es einfach nicht. Was aber einen erwachsenen Rechtsstaat oder eine erwachsene Demokratie von einer nicht erwachsenen Demokratie unterscheidet, ist ja nicht seine Makellosigkeit, sondern sein Wille und seine Fähigkeit zur Selbstkritik und zur Selbstreinigung. Und das wurde hier nicht gemacht. Rassismus und institutioneller Rassismus sollte kein Thema sein. Das war die Haltung der Bundesanwaltschaft. Das war eine Haltung, die vom Senat, also von den dort sitzenden Richtern, in weiten Teilen unterstützt wurde. Und das halte ich für gesellschaftspolitisch für eine Katastrophe. Und wenn man sich diese drei Themen anschaut, die Frage nach der Größe des NSU, die Rolle von Verfassungsschutzbehörden und die Frage nach dem institutionellen Rassismus, wenn man da bei allen drei Punkten ein Minus hinsetzen muss, da muss man schon die Frage stellen, hat dieses Verfahren jenseits der Verurteilung der 500 Angeklagten was gebracht? Da habe ich so meine Zweifel. Es gibt bei diesem Komplex so seltsame Sachen. Ja. Es konnte nicht so ganz geklärt werden, warum, aber auch das FBI wurde gebeten, eine operative Fallanalyse zu erstellen. Haben die auch gemacht. Wer das in Auftrag gegeben hat, wurde nicht so richtig klar. Hat so 12 Seiten. Von den 12 Seiten sind 5 Seiten einfach nur Rekapitulation des Geschehenen. Und das FBI hat keine eigenen Ermittlungen angestellt. Die haben die Unterlagen von den deutschen Kollegen bekommen und haben sich das angeschaut. So, und das FBI hat dann gesagt, naja, also wir haben in unserer Datenbank irgendwie 100.000 Serienmorde. Und die Art und Weise der Tatbegehung, das ist aus unserer empirischen Erfahrung eine Sache von Männern. Das machen keine Frauen, Männer. Erstens. Zweitens, aus den Akten ist ersichtlich, dass da Fahrradfahrer unterwegs waren. Fahrradfahrer, die bei den Ermittlungen der Polizei nie eine Rolle spielten, obwohl sie in den Akten sind. Die haben gesagt, naja, aus unseren empirischen Erfahrungen und der Tatsache, dass da Fahrradfahrer unterwegs waren, gehen wir davon aus, dass es um sich relativ junge Männer handeln muss. Wir schätzen zwischen 25 und Anfang 30. Du hast gesagt, diese beiden Männer kennen sich sehr, sehr lange und vertrauen einander 100%. Die Opfer als Migranten. 8 türkischstämmige oder kurdischstämmige und ein griechischstämmiger, der aber als Türke durchgehen konnte. Daraus, deswegen ist unsere Empfehlung, liebe deutsche Polizei, schaut euch um nach 2 jungen Männern, die Türken hassen. Punkt. Und das auf 12 Seiten und nicht auf 200 Seiten. Und wenn ich das so rekapituliere, klingt das sehr deprimierend. Und es ist auch deprimierend, weil man halt das Gefühl bekommt, ja, so eine Art, ja, Komparse zu sein. Man kann sagen, ja, die Nebenklage hatte doch einen breiten Raum. Alles rechtsstaatlich picobello. Das wesentliche Anliegen der Nebenklage ignoriert wurden, wird dann halt beiseite geschoben. Und wir haben so 40, 50 Nebenklageanwälte, von denen 2 Drittel zurückhaltend sind. 15 haben sich richtig reingehängt. Das waren kurdische Anwälte, türkische Anwälte, türkisch-deutsche Anwälte, deutsche Anwälte. Also es war keine Frage der Nationalität. Aber es gab so Momente im Saal, wo ich sehen konnte, dass die türkisch- und kurdischstämmigen Kolleginnen und Kollegen auf eine andere Art entsetzt waren als die anderen Anwältinnen und Anwälte, auch die politisch mit uns vollkommen auf einer Linie sind. Ich gebe mal ein Beispiel. Der Tino Brandt, der Chef des Thüringer Heimatschutzes, war als Zeuge geladen, war auch 2-mal da. Er sitzt mittlerweile in Haft, nachdem es 36 Strafverfahren gegen ihn gab, die alle eingestellt wurden. Jetzt sitzt er in Haft wegen der Prostitution von Minderjährigen. Jedenfalls, der sagte, ja, klar, habe ich viel Geld bekommen vom Verfassungsschutz. Ein Teil des Geldes habe ich investiert in die Szene, klar. So weit, so schlecht. Dann sagt er, ja, und als die 3 untergetaucht sind, also 98, 99, ja klar habe ich denen geholfen. Auch finanziell, ja. Also sie haben Geld, das sie vom Staat bekamen, haben die weitergegeben. Sagt er, ja. Und das war so ein Augenblick, wo meine türkischstämmigen Kollegen mich anschauten. Und ich mir nicht klar war, ob das den anderen bewusst ist, was er gerade gesagt hatte, der Tino Brandt. 98, 99 hatte das Trio kein Geld. Damals haben die noch keine Banken ausgeraubt. Die pfiffen finanziell aus dem letzten Loch. Und die hatten 2500 Mark für die Cesca 83. Und das war die Zeit, in der Tino Brandt Geld an die 3 weiterleitete. Und das war der Moment, wo wir uns anschauen und überlegten, kann es sein, dass mit staatlichem Geld eine Waffe gekauft worden ist, mit der man 9 Migranten umgebracht hat? Und eigentlich hätte es in dem Moment der Himmel öffnen müssen. Ja? Alle hätten aufschreien müssen. Aber nichts tat sich. Ich war entsetzt. Später auch die Kolleginnen und Kollegen, die schon seit vielen Jahren in der Antifa aktiv sind. Aber in dem Moment waren es, glaube ich, die migrantischen Anwältinnen und Anwälte, denen es sofort klar wurde, worüber wir gerade reden. Mit Staatsgeld eine Mordwaffe, mit denen Menschen umgebracht wurden. Menschen wie meine Eltern, wie meine Nachbarn, wie meine Schwestern. Und wenn wir solche Fragen stellten und danach bohrten, hieß es immer, was hat denn das mit der Rechts- und Tatfolgenfrage der hier Angeklagten zu tun? Von der Generalbundesanwaltschaft, der höchsten Strafverfolgungsbehörde Deutschlands, die für Terrorsachen zuständig sind, die eigentlich verstehen müssten, worum es hier geht. Und das sind die Momente, wo ich ernsthafte Zweifel bekam. Der Staat will die Akte zumachen, Die Bundesanwaltschaft will die Akte zumachen. Dann gibt es noch ein bisschen Revision. Das Urteil wird nicht aufgehoben. Dann schließen wir die Chepe weg und die anderen auch. Nur im Karton. Das ist so der Wunsch. Und dieser Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen. Das könnt ihr vergessen. Wir werden in dieser Sache bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen. Wir werden eine Individualbeschwerde bei den Vereinten Nationen machen. Wir werden weitermachen. Und ich will weitermachen, nicht weil ich nicht an diesen Rechtsstaat glaube, sondern weil ich an ihn glaube. Weil ich an ihn glauben will. Wenn wir hier so tun, als sei alles in Ordnung, dann sind wir auch dafür verantwortlich, dass irgendwann uns diese Sachen wieder auf die Füße fallen, und zwar sehr viel schwerwiegender als jetzt noch, als jetzt schon ist. Abschließend, wir haben es mit einem unglaublichen Versagen zu tun der Polizeibehörden, also wenn man es mal so ganz banal ausdrücken will. Wir haben es mit dem Versagen der Medien zu tun, die einfach nachgeplappert haben, was so Polizeipressesprecher von sich gaben. Aber ganz ehrlich, wir haben doch alle versagt. Viele von uns haben versagt. Wer war schon solidarisch mit den Menschen? In Dortmund, in Kassel gingen ja tausend auf die Straße. Und wer hat da demonstriert? Migranten und Antifa-Aktivisten. Der Rest der Gesellschaft hat da weggeschaut. Und ich will das gar nicht so runter abstrahieren, sondern ich persönlich habe ja auch nichts gemacht. Es ist doch so, wenn ich mit meinen Geschwistern zusammen war oder mit türkischstämmigen Freunden, für uns war irgendwie immer klar, das müssen Nazis sein. Nur was habe ich mit dieser Information gemacht oder mit dieser Vermutung? Ich war damals im Bundesvorstand einer Partei. Das war jetzt nicht so ein mächtiges Gremium, aber da saß schon ein, zwei Innenminister. Da saßen schon so ein paar Abgeordnete, Bundesabgeordnete. Die hätten mal hier mal ansprechen können. Ob das was gebracht hätte, steht auf einem anderen Blatt, aber die Wahrheit ist auch die. Ich habe den Mund gehalten. Und warum? Weil es eine Mischung war aus Feigheit und Opportunismus. Feigheit, naja, vielleicht hat die Polizei ja doch recht. Am Ende gibt es so eine Türkenmafia, die dafür zuständig ist, die verantwortlich ist. Und Opportunismus? Ich wollte ja noch was werden in der Politik. Ich wollte ja noch ein Mandat oder Staatssekretärsposten. Und da ist es nicht gut, über Rassismus zu sprechen, weil Rassismus kostet Stimmen auf Parteitagen. Klingt keine. Und diese Mischung aus bisschen Feigheit und viel Opportunismus hat halt dazu geführt, dass diese Menschen alleine blieben. So, diese Mischung war ja bei vielen so. Ein bisschen Desinteresse, Opportunismus, Feigheit. Und ich habe persönlich mich bei meinen Mandanten und bei allen anderen Opferangehörigen Entschuldigung und Verzeihung gebeten. Und die haben das auch angenommen. Nur ist das ja nur der halbe Weg. Wenn man sagt, ja, es tut mir leid, und dann macht man so weiter. Das, was ich aus diesem Komplex gelernt habe, ist, wenn man die Schwachen, die Menschen in Not, die Bedrängten, wenn man die alleine lässt, wenn man nicht solidarisch ist, wenn man diesen Menschen nicht hilft, wenn man schweigt, im Kleinen wie im Großen, wenn eine Sinti-Frau in der Fußgängerzone beschimpft wird, nur weil sie da bettelt, wenn wir auf dem Sofa hocken und Chips fressen, während Leute im Mittelmeer krepieren. Wenn wir nicht solidarisch sind, dann geht am Ende das ganze Land vor die Hunde. Eine nicht solidarische Gesellschaft kann nicht demokratisch sein. Eine nicht solidarische Gesellschaft ist am Ende nicht lebenswert. Und das ist das, was ich gelernt habe aus dem NSU. Nicht mehr zu schweigen, nicht mehr wegzuschauen, sondern der Verantwortung, die man in sich trägt, gerecht werden. Danke.